schnell ein Rauschen, das er fließt. So schnell ein Rauschen, das er fließt. Unsers Lebens Tage. So schnell, so schnell, so schnell ein Rauschen, Wasser schießt, so einen unseres Lebens Tage, so einen unseres Lebens Tage, so schnell, so schnell. So schnell ein Rauschen, was erschießt, so einen unseres Lebens Tage, unseres Lebens Tage, unseres Lebens Tage. Die Zeit vergeht, die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich teilen, wenn alles in den Abgrund fließt. Die Stunden eilen, wie sich die Tropfen plötzlich alles in den Abgrund schießt. Ein Rauschen, was er fließt. So schnell ein Rauschen, was er fließt. So einen unseres Lebens unsers Lebens Tage. So schnell, so schnell, so schnell ein Rauschen, Wasser schießt, so einen unseres Lebens Tage, so einen unseres Lebens. Helden sage so schnell, so schnell, so schnell ein Rauschen, was es ist, so Helden unseres Lebens Tage, unseres Lebens Tage, unseres Lebens Tage. Schätze, das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. An irdische Schätze, das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung der törichten Welt. An irdische Schätze das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt. Leidlich entstehen verzehrende Gluten, wie rauschen und reißen die wallenden Fluten, ist alles zerschmettert, wie trümmert zerfällt. Wie leidlich entstehen verzehrende Gluten, wie rauschen und reißen die wallenden Fluten, ist alles zerschmettert, wie Trümmer zerfällt. Das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. An irdische Schätze, das Herz zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. einer Verführung der törichten Welt die törichten Welt. Gleichsam als ein Gottes ist es.